1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, Dienstagnacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Und das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Maria. Maria ist 21. Hallo Maria. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Mir geht es darum, dass ich vor einer Weile, also vor einem halben Jahr, eine Beziehung beendet habe. Mhm. Das Ganze ist, sage ich mal, relativ fluchtartig, ohne eine große Aussprache zustande gekommen. Mhm. Und ich bin mittlerweile in einer neuen Beziehung und sehr glücklich, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich so richtig das Bedürfnis, meinem Ex-Freund nochmal eins reinzuwürgen. Oh. Also eben nochmal eine klare Meinung zu sagen, was eigentlich sehr kindisch ist. Wie lange wart ihr zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Boah, das ist lange. Das stimmt. Das ist lange. Mit 21 ist 5 Jahre lange. Ich muss dazu sagen, ich denke mal, das Ganze war 2 Jahre wirklich eine Beziehung, wo von meiner Seite aus Liebe da war. Mhm. Und danach eher eine Gewohnheitssache. Wir sind dann auch zusammengezogen und es war schwierig, sich da gleich wieder zu trennen. Wer hat denn wen verlassen? Ich habe ihn verlassen. Mit der Begründung? Ich bin für einen Job relativ weit weggezogen. Also ich habe mir einen neuen Job gesucht, ja, der mir einfach eine bessere Perspektive geboten hat. Okay, aber das ist ja eigentlich kein Grund, sich zu trennen. Naja, er hat von Anfang an gesagt, nö, da habe ich keine Lust zu. Such dir doch bitte was in unserer Gegend. Mhm. Und dann hat er eine Fernbeziehung vorgeschlagen und die Trennung lief so ab, dass ich ihm im Grunde genommen gesagt habe, okay, das Ganze wird eine Fernbeziehung und erst als wir dann weit voneinander entfernt waren, mhm, habe ich ihm übers Telefon dann gesagt, dass das Ganze nichts wird. Und wie weit war diese Fernbeziehung? 300 Kilometer circa. 300? Ja. Geht ja noch. Geht ja noch. Naja, gut. Geht ja doch, wenn du jetzt 1000 gesagt hättest oder 800. Und dann hat er sich direkt damit zufrieden gegeben, als du gesagt hast, naja, dann lassen wir es halt. Die Sache war die, dass ich lustigerweise relativ schnell dann auch in die neue Beziehung reingekommen bin. Mhm. Also er hat sich nicht zunächst zufrieden gegeben, sondern er hat sehr, sehr oft angerufen und mhm, hat gebettelt und auch eine Szene gemacht. Das war auch der Grund, warum ich ihm nicht persönlich gesagt habe, dass aus ist, weil ich wusste, dass er eine riesige Szene machen würde. Ja, war es am Telefon leichter? Ja, also es war einfach so, dass mich das Ganze so nicht mehr so gestört hat und ich mhm, diesen psychischen Druck dann nicht ganz so sehr hatte. Und als ich ihm dann halt gesagt habe, es ist da jemand Neues, war er halt enttäuscht, hat mich. Aber als du das erste Mal gesagt hast, lass es uns sein lassen, es bringt nichts, da war der Neue noch nicht da. Nein. Das erste Mal mhm, habe ich das Ganze schon bestimmt nach nur einem Jahr Beziehung gesagt, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Ach so. Da hat er aber sehr, sehr unerwachsen reagiert, hat damit gedroht, sich umzubringen, aber auf sehr theatralische Weise. Okay, also er hat quasi sich mit dem Oberkörper aus dem Fenster gelehnt, wir haben im obersten Stockwerk gewohnt, ja, und hat gemeint, dann lasse ich mich wohl jetzt fallen. Das ist aber jetzt haben wir ganz weit zurückgespult. Also das war dann vor 4 Jahren. Richtig. Ich meinte aber gerade, als du am Telefon mit dem Schluss gemacht hast, war da der Neue auch schon da? Nein. Nee, noch nicht. So, jetzt, wieso willst du ihm nochmal einen reinwürgen? Dir geht's doch gut. Du hast einen Freund, du hast Schluss gemacht. Das ist richtig. Mir geht's momentan richtig gut. Und mein neuer Freund ist auch unglaublich lieb und toll zu mir. Mhm. Ich merke aber jedes Mal, dass ich so ein bisschen Wut habe, dass wie schlecht es mir früher ging. Und ich würde mhm, einfach gerne diesen Menschen nochmal deutlich machen, wie extrem er mich verletzt hat und wie scheiße die alte Beziehung war. Ja, weil ich das Gefühl habe, der macht immer so weiter in seinem restlichen Leben und versteht gar nicht. Ah ja, verstehe. Was war denn für dich das, was sich sehr verletzt hat und was eigentlich sehr schlecht war in der alten Beziehung? Es ist viel schief gelaufen. Er war sehr unselbstständig. Er war, wie soll ich sagen, er kam aus einem Haushalt, wo er so eine Art Muttersöhnchen war, also immer versorgt wurde. Ein verwöhnter Bengel. Sozusagen. Und die Rolle musste ich in der Beziehung auch weiterhin einnehmen. Du musstest nach seiner Pfeife tanzen. Genau. Ja. Ich war arbeiten und musste nebenbei noch den gesamten Haushalt alleine schmeißen. Und mich allgemein um seine ganzen Belange kümmern und stand im Grunde genommen alleine da mit solchen Sachen. Er hatte aber auch einen Job. Er hatte am Anfang noch einen Job, hat dann aber, also ein Jahr bevor die Beziehung beendet wurde, seinen Job verloren und hat sich nicht weiter um einen neuen gekümmert, der durch meinen Job genug Geld reinkam. Und du musstest noch den Haushalt führen, obwohl er den ganzen Tag zu Hause war. Genau, ich kam teilweise nach einer Spätschicht nach Hause um 23 Uhr, musste ihm dann noch was zu essen kochen und die Bude sah eben furchtbar aus. Also so ein richtiger Junior-Pascha, ne? So ein quasi, so kann man das sagen. Kann man das sagen, ja. Nur, wieso hast du das überhaupt so lange mitgemacht? Ich war sehr jung. Es war mehr oder weniger meine erste Liebe. Ich war 15, als ich ihn kennengelernt habe. War damals sehr beeindruckt von ihm. Okay, ich sag mal so, die ersten zwei Jahre schwamm drüber. Aber dann hast du es doch... Da war einfach die Sache, dass wir zusammen gewohnt haben. Das meiste von unserem Hausstand von ihm kam. War auch später die Sache, als ich dann relativ fluchtartig umgezogen bin, hat er den ganzen Hausstand auch behalten und ich musste mir dann erstmal alles neu zulegen. Also weil das war so ein großer Schritt, vor dem ich verstehe. Hatte. Da war also so ein Sachzwang auch bei ihm zu bleiben. Ein Sachzwang, ein Zwang von der Logistik her, von der ganzen Lebenssituation her, hätte ich mich nicht ohne weiteres trennen können. Wenn du die 5 Jahre zusammenpackst, wie viel Zeit, wie viele Monate oder wie viele Jahre warst du in dieser Beziehung glücklich? Die ersten 2 Jahre, würde ich sagen. Die ersten 2 Jahre. Das ist natürlich ein hartes Urteil, ne? So im Nachhinein klingt es sehr hart, aber... Ich muss es wirklich so sagen. Also wenn es dich so sehr berührt noch, wenn es dir so sehr auf den Nägeln brennt und auf der Seele liegt, warum schreibst du ihm das denn nicht alles nochmal, so wie du es jetzt siehst und wie du es mir gerade auch angedeutet hast? Ich habe gar keine Lust, ihm das genau aufzuschlüsseln, was jetzt falsch gelaufen ist und ihm sozusagen noch Hinweise zu geben, sondern es ist auch... eine gewisse starke Antipathie da. Ja, gut. Ich würde ihm einfach gerne mal, das klingt dumm und lächerlich, aber ich würde ihn auch gerne mal verletzen. Das klingt echt dumm, ich weiß. Ach so. Du willst, ja, ich verstehe, du willst ihm das gar nicht erklären. Ich meine, also das Erklären, das fruchtet nicht. Das habe ich oft versucht. Ach, wer weiß. Wenn du schreibst, von den 5 Jahren waren eigentlich nur 2 Jahre gut, das ist schon ein hartes Urteil. Das würde Wir haben einen gemeinsamen, sehr, sehr guten Freund. Mit dem habe ich auch immer intensive Gespräche geführt. Und der hat auch immer gesagt, bei euch ist der Wurm drin. Und er hat mit beiden Parteien geredet. Ich habe ihm alles so aufgeschlüsselt in intensivster Form. Und er hat mit ihm versucht zu reden und es kam nie an. Er hat das immer abgetan. Du hast gerade gesagt, ich will, dass der das nicht wieder so weitermacht in seinen nächsten Beziehungen, weil er gar nicht weiß, wie er so drauf ist. Ne? So hast du es sinngemäß gerade gesagt. Das ist richtig. Die Sache ist nur, ich weiß von mir aus, ich könnte es nicht ändern. Also okay, aber das heißt, das, was du willst, ist einfach ein bisschen deine Rache ausleben. Ein bisschen Rache und ihm so einen Denkzettel verpassen, dass er nicht nochmal mit einer Frau so umgehen kann. Ja, aber wenn du jetzt einfach ihm in irgendeiner Weise einen reinwirkst, wie du sagst, wirst du mit Sicherheit diesen Effekt nicht haben. Sondern ich weiß, damit deswegen weiß ich ja auch, wie sinnlos dieser Wunsch in mir ist. Ja, und das ist, also wenn der die Antriebsfeder pure Rache ist, würde ich sagen, komm, lass die Finger davon. Das bringt nichts und es schadet nur dir. Aber ihm doch mal so ein, du musst ja da keinen Roman schreiben, ihm mal so ein paar Fakten auflisten, nochmal so ein endgültiges Urteil über diese Beziehung ihm schreiben. Das hilft mir damit dann wirklich abzuschließen? Vielleicht. Vielleicht wäre zumindest ein Versuch. Nicht signalisieren, dass du eine neue Auseinandersetzung willst. Das willst du ja gar nicht. Du bist ja in einer neuen Beziehung. Nur nach dem Motto, mir ist so einiges klar geworden, wie mies du dich mir gegenüber verhalten hast, der und der Punkt. Du musst die richtigen Worte finden, gemäß Sie haben eine Möglichkeit, nur ich, das wäre wieder so eine Sache, ich wüsste nicht, ob es fruchtet und... Es geht ja nur darum, ob du denn deinen Seelenfrieden findest danach. Darum geht es ja. Ich glaube, den würde ich erst finden, wenn ich in irgendeiner Form dann eine Gegenreaktion wieder kriege und dadurch, dass wir im Grunde den Kontakt abgebrochen haben und ich weiß, dass er so kindisch reagieren wird, dass er dann mir garantiert auch nicht auf sowas antwortet. Dass er nicht antwortet? Ja. Das ist doch gut. Das ist doch Schluss. Dann ist doch endgültig Schluss. Du sollst dich auch gar nicht mehr mit dem beschäftigen. Schreib's dir von der Seele und dann wird ein dickes, eisernes Tor zugemacht für immer. Das wäre großartig, denn momentan ist es so, ich erzähle ständig alte Anekdoten meinem neuen Freund, der irgendwas super toll gemacht hat, erzähle ich immer, ach, in der alten Beziehung war es total schlecht und er schmunzelt dann zwar immer, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihm das ganz schön auf die Nerven geht. Ja, irgendwann geht es einem auf die Nerven. Ja. Versuch für dich einen Schlussstrich durch eine solche Aktion zu finden, Marie. Mach aber keine blinde Racheaktion, das ist blöd. Das stehst du auch nicht so gut da und ich glaube auch gar nicht, dass das den Effekt dann hat, den du wünschst. Naja, das ist so ein niederer Instinkt, der da so ein bisschen hochkommt. Aber irgendwas willst du loswerden. Dann werf es ihm vor die Füße und gehe. Wer würde ich so machen an deiner Stelle? Versuch auf jeden Fall. Ja, wenn es mich so sehr beschäftigen würde und ich da nicht rauskäme, würde ich es so versuchen. Ja? Ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Marie, aber ich freue mich, dass du in einer guten neuen Beziehung bist und dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Das ist super. Dankeschön. Auf dass es lange so bleibt. Prima. Alles Gute. Dann möchte ich noch sagen, ich mag deine Sendung sehr. Ich schaue dir immer über das Nachtlagerarchiv. Also meistens bin ich um die Zeit nicht wach. Nachtlager.de. Bin ein großer Fan, genau. Mhm. Und wollte um ein Autogramm bitten. Gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal wegen deiner Anschrift zurück. Super, prima. Alles Liebe und alles Gute. Heute noch eine schöne Nacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die Marie. Und hier ist der Wilhelm. 65, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Wilhelm, schön, dass du da bist. Hier ist Willem mit Doppel-Ludwig. Willem, nicht Wilhelm, sondern Willem. Ja, genau. Ich bin Niederländer. Ah, ja, geil. Ich sehe dich jetzt im Bildschirm, aber du redest etwas eher, als ich es hier höre. Du darfst jetzt nicht in den Fernseher reinschauen, während wir telefonieren. Nee, ist das, okay. Das verwirrt völlig. Das verwirrt völlig. Um was geht's denn bei dir? Um was geht es? Es geht darum, dass ich einen Weg finden will, um meine Ehe zu retten. Wir sind beide ziemlich verzweifelt und vielleicht im Gegensatz zu der vorherigen Anruferin, will meine Frau vielleicht auch ein bisschen Rache. Sie meinte, ich müsste auch mal ein bisschen büßen vielleicht, aber ich müsste was tun, was sie überzeugt und sie wieder ein gutes Bauchgefühl gibt, dass ich also wieder Vertrauen herstellen kann. Ich habe das leider beschämt und wie soll man sagen, es gibt keine Tablette gegen Kränkung. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? 2 Jahre. Ach, erst 2 Jahre? Ja, 2 Jahre, ja. Und wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns, ich würde sagen... Oh, mittlerweile. Jetzt muss ich aber zurückrechnen. 3,5 Jahre. Ach so, also ungefähr so. Also die ganze Sache ist noch relativ frisch. Ja. Und du hast ihr Vertrauen zerstört. Ja, habe ich. Was hast du angestellt? Was hast du gemacht? Oh, ja, ich muss das hier bekennen. Es geht nicht anders. Ich will auch ehrlich sein, weil ich denke, nur so kommt man weiter. Das ist auch immer unsere Maxime gewesen, ehrlich zu sein und so weiter. Ich habe vielleicht, 10 Sachen falsch gemacht, vielleicht noch mehr. Mhm. Ich habe meine Frau geschlagen. Mhm. Und ich habe ihr auch von einer früheren Beziehung den Orgasmus vorgeführt, den ich da hatte. Das war, ja, in eine bestimmte Lage oder Umstände, soll ich mal sagen. Das war für mich damals neu. Und hast du gezeigt, wie toll das früher war und dass es mit ihr nicht so funktioniert? Naja, ich habe eine halbe Stunde später gesagt, mit dir habe ich ich habe dann immer gesprochen von Sahnehäubchen. Weißt du, es gibt ein Häubchen und es gibt ein Sahnehäubchen, sage ich mal. wenn es mal vielleicht besonders schön ist, ich habe da ein paar Neigungen und die habe ich hier ausgespielt. Und diese frühere Beziehung hat mich vielleicht mit diesen Neigungen an sich gebunden, mich versklavt und irgendwann haben wir dann doch Ärger bekommen. Verstehe ich so, dass du zu deiner jetzigen Frau gesagt hast, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, die andere war viel besser als du im Sexbereich. Ist es so? Nee, eigentlich nicht. Sie hat es nicht leider so verstanden. Wie soll ich jetzt sagen? Wir waren zu einem Therapeuten, der hatte gesagt, die andere muss was gemacht haben. Sonst würde er nicht so davon schwärmen. Also, nur damit wir es verstehen. Du hast immer von dem Sex mit der anderen geschwärmt, zumindest so. Nee, nicht immer. Aber du hast davon geschwärmt. Ich habe das schon mal geschwärmt. Und das hat deine Frau gekränkt. Ja. Dass es im Sex nicht so perfekt für dich läuft, wie das in der alten Beziehung gelaufen ist. Ja, ich wollte vielleicht, dass es noch ein bisschen besser läuft. Okay, aber so die Richtung hast du ausgedrückt und sie hat das wahrscheinlich so empfunden. Dann hast du sie geschlagen. Wie oft hast du sie geschlagen? Ich habe sie dann, davor schon einmal geschlagen und insgesamt fünfmal, denke ich. Fünfmal. Wie heftig hast du sie geschlagen? Zweimal sehr heftig. Was heißt sehr heftig? Also einmal, das erste Mal in Effekt ins Gesicht, auf die Wange. Und das zweite Mal, war ich zu der Toilette gewesen, ich kam neu ins Schlafzimmer, da lag sie dann so halb auf dem Bauch, da habe ich sie auf die Hüfte geschlagen, auf den Po. Aus warum? Aus Zorn? Aus heiterem Himmel. Haben teilweise so und können da nicht rauskommen, finde kein Ende. Okay, aber das war ein aggressiver Schlag, nicht ein Spaß, dass man mal so jemanden macht. Nicht der Spaß. War sie bei dem, als du sie ins Gesicht geschlagen hast, war es so schlimm, dass sie verletzt war? Nee. Das nicht? Es war schon schlimm, verletzt war sie nicht, war natürlich, rot. Mhm. Und du hast das getan aus einer Wut, aus einer Aggression heraus auf sie? Ja. Da gehen dann so Gespräche voraus und die sind teilweise bis morgens früh 6 gekommen, wo ich dann auch arbeiten gehen musste. Ja. Und ich konnte es nicht stoppen. Und dann bin ich verzweifelt irgendwann. Und dann irgendwann, du schämst dich dann so, dass du es nicht stoppen kannst. Hast du dich wenigstens... Irgendwann reißt die Leine. Ich war früher schon jähzornig, das gebe ich zu. Ja. Hast du dich wenigstens danach dann entschuldigt? Innerhalb von einer halben Stunde habe ich mich immer entschuldigt und auch gesagt, dass es mir sehr, sehr leid tut. Mhm. Und wie soll ich sagen, ohne die, sie wird zuhören in Schlafhunger. Aber ohne dass jetzt sie angreifen zu wollen. Ich sitze jetzt in diese Schulde. Moment, sagen wir mal, wir listen nochmal auf. Also es war einmal, dass du das mit der Sexualität so verglichen hast, dann hast du sie geschlagen. Was hast du noch angestellt, was schlimm für deine Frau ist? Ja. Ich meine, das ist schon schlimm. Auch so schlagen und das Vergleichen mit dieser Frau eigentlich nicht. Okay, das ist ja auch schon schlimm genug. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie noch was. Ist es denn jetzt, ist eure Beziehung jetzt so verspannt oder hast du Sorge, dass sie sich trennen will von dir? Ja, habe ich. Ah ja, warum? Hat sie es gesagt? Wie soll ich das sagen? Meine Frau kommt aus der Großstadt, Berlin, das kann ich sagen. Ja. Und die sagen auch schon mal in der Diskussion, ich springe aus dem Fenster. Die meinen das nicht so, aber ich habe im Anfang, konnte ich da schlecht mit umgehen. Und wenn ich da auf der Arbeit war, habe ich schon mal angerufen hier zu Hause, ist sie noch da? Mhm. Weil ich dachte, die springt vielleicht wirklich aus dem Fenster. Ja, aber, und ich bin teilweise auch so verzweifelt, dass ich manchmal auch dann glaube, von der anderen Seite, sie ist immer noch hier und das schätze ich sehr. Und wir probieren viel, wir sind jetzt beide Rentner, viel auch wegzugehen in der Woche. Ja. Aber so ab und zu braust es in ihr hoch. Und dann kommt, ich sag mal, Teufelsidee mit den ganzen Vorwürfen. Sie sagt dann, wir leben hier zu dritt, die Frau, ne, die frühe Beziehung, sagen wir mal, 2 Jahre. Okay, ich habe es ja so grob verstanden. Ja. Also da ist richtig, hängt der Haussegen schief, weil deine Frau sehr verletzt ist und sehr gekränkt ist. Und sie ist auch ziemlich krank geworden, ne? Und du dich übel benommen hast. Sie ist krank geworden, in welcher Richtung? Rückenprobleme, Herzprobleme, hoher Blutdruck, der muss ab und zu Tabletten nehmen muss Okay, das heißt, die Frau ist richtig, richtig verzweifelt und richtig unglücklich. Ja. Jetzt ist, was will sie denn? Will sie, sieht sie denn überhaupt noch eine Chance oder will sie eigentlich nur noch weg? Sie sieht noch eine Chance. Das glaube ich, da glaube ich fest dran. Sonst hätte sie schon weg sein können. Ja. Ich bin jetzt so weit gegangen, dass sie zu einem Therapeuten gegangen ist. Ich bin selber schon mehr als ein halbes Jahr in Therapie. Mhm. Aber sie meint, das bringt nicht so viel. Also, Wilhelm, das mit dem Schlagen ist ja für mich immer so ein Ding, wenn man es einmal gemacht hat, ist es schon einmal zu viel. Und da gibt es auch keine Entschuldigung, keine Erklärung. Und all die ganzen Erklärungen gehen mir immer wirklich an allem vorbei. Okay. Ich kann das jetzt, es klingt wirklich sehr, sehr schlimm, die Situation deiner Frau, wie du sie nur angedeutet hast jetzt. Mhm. Ich kann das ja überhaupt nicht einschätzen, ob sie wirklich einen Hauch von Willen noch hat, mit dir zusammen sein zu wollen, oder ob sie nur aus Angst oder aus was weiß ich für einem Grund mit dir zusammen ist. Du bist bei einem Therapeuten, sie ist bei einem Therapeuten, dann geht doch mal... Ja, sie ist seit Kürzem bei einem Therapeuten, hat uns aus Verzweiflung angerufen. Ja, wobei eigentlich du zum Therapeuten müsstest und nicht sie. Oder sie vielleicht, um von dir loszukommen, das weiß ich nicht. Geht doch mal zusammen dahin. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Ich sag mal, sie will nicht unbedingt zu meinem Therapeut, wo ich schon ein halbes Jahr bin, weil sie sagt, der ist vor einem Jahr, wenn ich da alles erzähle. Okay. Das möchte sie einigermaßen nicht. Und sie hat jetzt selber eine und der hat gesagt, vielleicht nimmt er mir ein paar Mal dazu oder sowas. Ja. Ob er ein paar Therapie machen kann, weiß ich noch nicht. Nein, das ist mir so ein Heilpraktiker und nicht von der Kasse zugelassen. Ne? Naja, es geht ja einfach nur darum, dass man in Anwesenheit eines Fachmanns mal klärt, hat diese Beziehung überhaupt noch eine Chance? Ja. Ich wäre an Stelle deiner Frau längst weg von dir, sage ich dir. Kann ich verstehen. Ja, ich wäre weg. Also wenn du mir so ankämst von dieses ständige Vergleichen mit der anderen Frau und die Gewaltaktionen, schon längst wäre ich weg. Also wenn es überhaupt noch eine Chance hat, musst du dich aber so etwas von radikal ändern, dass du dich kaum wiedererkennst. Das musst du machen. Versucht es im Zusammensitzen mit einem Therapeuten herauszukriegen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Also versucht das so schnell wie möglich zu arrangieren, dass ihr mal zu dritt an einem Tisch sitzt mit einem Fachmann. Ja? Ja. So, Wilhelm. Der Fachmann, ich habe noch drei Adressen, wo ich dann anrufen kann, eventuell von eine Paartherapie, aber wann man dann dran kommt, manchmal ein halbes Jahr oder so, dann ich denke, das ist einfach zu lang. Ja, du wohnst in Holland? Nein, ich wohne in Essen, in Deutschland. Ach so. Ich bin schon 40 Jahre hier. Okay, dann werden wir dich erstmal zurückrufen und ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten, wo ihr schneller mal zu jemandem gehen könnt. Ja, das wäre sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich jetzt meine Psychologin, die Sabine, zurückrufen. Ja, ich darf nur sagen, meine Frau hatte so immer über ein Handy mit Radio, hat sie deine Sendung gesehen, findet die sehr gut. Da hast du mir auch mal gesagt, guck doch mal. Also und seitdem haben wir schon mal, dass wir nachts so im Fernseher mal gucken. Okay, und, Gruß hier sehr herzlich von sehr gut, du bist sehr einfühlsam und verständnisvoll. Und ich danke dir auch für deinen guten Rat und deine Worte und vor allem für deine Ehrlichkeit. Ich danke dir und grüße deine Frau herzlich von mir. Ja, so, du belegst bitte auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Hier ist Hertha. Und Hertha ist 78. Guten Morgen, Hertha. Guten Morgen, Domian. Erstmal machst du deine Sendung gut. Ich gucke dich schon etliche Jahre. Vielen Dank. Hab noch nie den Mut gefasst und gestern Abend und siehe da, ich war durch. Du warst durch. Das war erst. Und wenn ich das vorige Gespräch gehört habe, einmal und weg wäre ich gewesen. Gibst du mir recht? Ne? Mhm. Also wir sind 57 Jahre verheiratet. Wir hatten am 26. November hätten wir unseren Hochzeitstag gehabt. Mhm. Aber mein Mann, der ist am 10. August verstorben. Am 10. August? Er war 77. War voll von Krebs und... Ist das der Grund deines Anrufes? Ja, ich bin ganz verzweifelt. Erstmal, ich komme da nicht drüber weg, dass ich nicht bei ihm war, aber er wollte das auch nicht. Ich habe das immer gemerkt, dass er das eigentlich gar nicht wollte, dass ich da noch war. Er war im Krankenhaus. Er ist morgens am 9. ins Krankenhaus gekommen. Wir waren auch den ganzen Tag da. Ich bin dann gleich nachgefahren und aber er war oft im Krankenhaus. Ich war auch immer mit, wenn er, manchmal kriegte er wöchentlich zweimal Blutübertragungen und so. Also ich war immer da, immer mit, auch bei der Chemo dann und so. Welche Krebserkrankung hatte er? Ursprünglich aufgebrochen ist es mit Prostatakrebs. Ja, ja. Aber der war schon zu weit. Also die hatten ihn oben schon Lymphknoten rausgenommen. Mhm. Er war zum Schluss, war die ganze, ob das der Magen war, die Leber. Also er war total von Krebs befallen. Wie lange hat er gelitten? Drei Jahre, acht Monate. Und vorher, unsere Tochter war 2005 war die gestorben an Lungenkrebs. Was ja auch sie hat auch fast 3 Jahre gelitten. Und dann kriegte mein Mann einen Herzinfarkt, war gerade damit durch und dann kam der Krebs. Das heißt, war das euer einziges Kind? Nein, die haben noch 2 Söhne. Das war die jüngste Tochter. Ja. Aber das heißt, du hast jetzt eine ganz lange Belastungs- und Leidenszeit hinter dir. Seit 2005. Seit 2005. Oder 3, kannst du ja schon bald sagen. Ja. Du sagst ja, dein Mann ist dann allein im Krankenhaus gestorben. Da war er ganz allein. Aber wir waren bis um 8 Uhr, sowas waren wir da. Mhm. Unser Sohn ist aus Münster dann noch gekommen, weil ich kriegte ihn auch im Bett. Schmerzen hat er nicht gehabt. Mhm. Der Chefarzt kam noch mal rein und sagte, nein, also Schmerzen nicht. Und hat mich auch rausgeholt, hat gesagt, also sie kriegen ihn diesmal nicht mit nach Hause. Mhm. Das schafft er nicht mehr jetzt. Ne? Habe ich auch morgens gemerkt, also ich konnte nicht mehr. Ich habe ihn gar nicht, der kam gar nicht vom Toilettenstuhl ins Bett mehr rein, richtig und so, ich schaffe das nicht. War ihm klar, dass es zu Ende geht? Ja, das war irgendwie. Aber er hat da nie drüber gesprochen. Mhm. Das wollte er nicht. Hast du den Eindruck, dass er Angst hatte vor dem Gehen? Ja, hat er. Mhm. Er war zwar sehr tapfer, mein Mann hat nie geklagt, nie. Mhm. Gar nicht, er hat überhaupt nichts gesagt, natürlich, wenn er... Manchmal hat er so Perioden waren das, wenn er geschwitzt hat, dann hat er mich nachts wachgerufen, hat er mich wach gemacht, dann musste ich ihm andere Schlafanzüge anziehen und so weiter. Oder musste brechen nach der Chemo dann und so. Du sagst, ihr wart 57 Jahre verheiratet. Ja. War es eine gute Ehe? Ja, wir haben alles gemeinsam gemacht. Umso schlimmer ist der Verlust jetzt? Ja. Und ich könnte mir vorstellen, es ist ja noch gar nicht jetzt lange her, ein paar Monate. Deshalb, ich komm da auch nicht drüber weg. Ich kann keine Nacht schlafen. Ich habe schon einen Hausnotruf hier und alles Mögliche. Aber was hast du zum Beispiel mit seinen Sachen gemacht? Sind die noch an Ort und Stelle in der Wohnung? Nein, das wollte ich nicht. Was hast du gemacht? Das habe ich alles dem, wie nennen sie, das ist die Kleiderkammer, aber ich hatte es über die Tafel, hatte ich das weg. Ach so, also an bedürftige Leute gegeben. Alles an bedürftige Leute habe ich das gegeben. Meinen Kindern, die wollten das auch. Ich habe alles weggegeben. Wie verbringst du jetzt so die Tage, seitdem dein Mann tot ist? Ja, das ist eben das Schlimmste. Die Abende sind die Fürcht. Ich bin allein. Die Söhne sind die, einer wohnt in Hannover und einer in Münster. Wie viele Kilometer ist das von dir entfernt? Nur 230. Ah ja, das ist natürlich sehr weit. Mhm. Und tagsüber, was machst du so tagsüber? Ich bin ja auch ein bisschen, also ich kann auch nicht mehr. Mein Rücken, der ist kaputt und so, schon durch meinen Mann, weil ich den noch immer, da ist es noch schlimmer geworden jetzt. Das glaube ich, ja. Aber nichts mehr, ich kann nichts mehr machen. Das Einzige, das Auto ist auch weg. Ich hatte aber auch keinen Führerschein, muss ich dazu sagen. Das hat unser Enkel genommen, der ist in Berlin. Und du hast auch so da, wo du wohnst, keinen so... Ganz nette Leute, Nachbarn habe ich. Doch schon, also, das ja. Wenn irgendwas ist, kann ich da auch. Okay, wenn irgendwas ist, aber letztendlich... ich bin nicht allein, abends bin ich allein. Du bist die haben alle ihren Partner noch und bis auf eine... Die Einsamkeit und die Trauer können die Menschen dir nicht nehmen. Nein, die kann mir niemand nehmen. Da fragt auch niemand nach. Ja, da das fragt alte Lied. Niemand, ja, ne? Ja. Muss ich immer denken, wie es da drin aussieht. Geht niemandem was an. Ne? Weinst du viel? Ja. Ja. Ganz viel. Gehst du oft zum Friedhof? Ja, jeden Tag, aber gestern und heute nicht, per Schneetreiben. Achso, da war Schneetreiben bei euch. Mhm. Mhm. Wie ist das? Sprichst du so mit deinem Mann auch noch? Ja, mache ich. Ja, ist auch okay, ist absolut okay. Ich frage nur so, das kann einem ja auch helfen, so ein bisschen in Gedanken oder sogar richtig mit ihm zu sprechen. Ja, also er hat mit mir, also über Tod oder so, ich habe das oft auch, wenn er dann zu Hause war, wenn wir abends da gesessen haben oder ich bin dann in einem anderen Zimmer gegangen, hätte mir extra da noch einen Sessel reingeschickt, dann so mal nur ein Gespräch drauf. Nein, hat er abgeblockt. Hat er denn mit irgendjemand anderem mal über den Tod gesprochen? Im Krankenhaus, das ist ein katholisches Krankenhaus, wo er drin gelegen hat. Ja, und da ist eine Schwester, eine Ordensschwester. Mhm. Und die hat mir dann mal gesagt, kommen Sie mal zu mir, ich werde Ihnen dann mal alles erzählen. Und das hast da du gemacht? Da hat er alles erzählt. Mit der hat er dann über den Tod gesprochen? Da hat er erzählt. Und was hat die Schwester dir Interessantes gesagt, was du so gar nicht wusstest? Er wollte nicht sterben, also er könnte noch gar nicht sterben, meinetwegen. Weil ich nämlich viel zu schwach, er würde das gar nicht ertragen, wenn er stirbt. Ach so. Das hat er zu ihr gesagt. Das weil ich wäre viel zu schwach und wäre viel zu krank. Hat dich das sehr gerührt, als du es... Ja, natürlich. Natürlich, ja. Ja, natürlich. Mhm. War, war er denn ein gläubiger Mensch? Also ich bin an und für sich aus einer ganz gläubigen Familie und bin auch gläubig erzogen worden und lebe auch dementsprechend. Mhm. Aber mein Mann, also wir sind nie, dass wir irgendwie, nicht, dass wir aus der Kirche ausgetreten sind, aber dass er nun so auch nicht. Aber er würde nie sagen, also er betet nicht oder so. Mhm. Das nicht. Ne? Machst du das denn? Betest du? Mhm. Auch jetzt? Mhm. Ich glaube, dass das auch hilfreich ist in der Situation. Ja, ist es ja auch. Mhm. Ist es ja auch. Ich weiß noch, wie wir Hochzeitsfeier hatten. Also erstmal zur Rubin-Hochzeit. Da hatte er mir in meinem Trauringen Rubin einarbeiten lassen. Mhm. Und dann hatten wir ja den 55. Hochzeitstag. Mhm. Und morgens lese ich in der Zeitung den Namen. Das hatte ich noch nie gehört, dass es eine Markthochzeit gibt. 55 Jahre. Ja, ja, Smaragdhochzeit. Da war mein Ring. Da hat er dann Smaragd reinmachen lassen. Weißt und er sagt, aber der Diamant kommt nicht mehr rein. Das war das Einzige, was er sagte. Weißt du, Hertha, wenn man so lange verheiratet war, 57 Jahre, das ist ja für junge Leute gar nicht vorstellbar, was das für eine Zeit ist. Nein, heute, das manche gehört haben. Nein. Ja, ja. Mhm. Ist das natürlich eine ungeheure Traurigkeit, die da auf dich herniedergebrochen ist. Das ist völlig klar. Und dass du nach ein paar Monaten auch noch so traurig bist, finde ich auch normal. Das wird immer schlimmer, finde ich. Ja, es sind wahrscheinlich so verschiedene Phasen. Es wird auch eine Phase kommen, ich bin sicher, wo es auch erträglicher wird oder wo du vielleicht irgendwann auch so einen gewissen Frieden damit schließen kannst. Ja, aber das ist noch zu früh. Muss ich, deswegen finde ich das gut, wenn du weinst. Ich finde gut, wenn du mit dem sprichst. Ich finde gut, wenn du betest. Mhm. Wenn du in Gedanken so bei ihm bist und vielleicht auch alle Dinge so berätst mit ihm. Ja. Aber letztendlich ist man dann allein in der Wohnung und muss das für sich alles ausmachen. Ja. Mhm. Nun wohnst du im Ruhrgebiet, ne? Nein. Nee. Nein. Ja, aber entgegengesetzt. Ach so, aber du wohnst in der Stadt? Nein, auf dem Dorf. Ach so, auf einem Dorf. Ah, ja. Auf dem Dorf. Ja. Auf dem Dorf. Bist du da so flexibel? Gibt es da Busverbindungen? Ja, Busverbindungen, das nützt nichts. Ich komme nicht hin. Ich kann nicht so schlecht, ich kann schlecht laufen. Ich habe ein Fahrrad, ein Elektrofahrrad. Ah ja. Das hat mir mein Mann noch letztes oder dieses Jahr noch zum Geburtstag geschenkt. Also damit du nicht so schnell... Ich weiß ja nicht, wir können ja gleich mal gucken, ob es da sowas bei euch in der Gegend gibt. Würdest du in eine Trauergruppe gehen? Weiß ich nicht. Trauergruppen, weiß ich nicht, ob es die gibt. Also, du weißt, was das ist, ne? Ich muss, aber ich muss auch hinkommen. Du musst hinkommen, das ist das Problem. Das ist Also, grundsätzlich finde ich das eigentlich eine gute Sache. Hm. Grundsätzlich. Die Frage ist jetzt, ob du da auch hinkommen kannst. Ich komme, glaube ich, nirgendwo. Das ist abends. Und außerdem wohne ich hier weit ab hiervon. Hier ist nichts. Ich wohne ziemlich außerhalb. Mhm. Es war eine sehr schöne, ruhige Gegend, aber... Ich kann wohl sagen, wie viele Kühe auf der Weide sind. Das kann mir auch nicht. Wie machst du das denn? Wie organisierst du so deinen Alltag? Wie machst du deine Einkäufe? Ja, das ist eben das Problem. Meine Nachbarin, die macht das oder heute, ja, ich konnte heute nicht fahren. Morgen wollte meine Schwester ja aus dem Nachbarort kommen. Mhm. Hast du denn vielleicht einen Kontakt zu deinem Pfarrer oder zu deiner Kirche? Ja, habe ich. Also das ist auch zur Kirchengemeinde? Ja, nicht wenige. Ich konnte ja nie weg. Ja, verstehe. Drei Jahre, 8 Monate habe ich meinen Mann hier gepflegt. Der war zu Hause. Auch das muss man sich ja mal... Da kam nur morgens der Pflegedienst. Auch das muss man sich ja mal vorstellen. Und alles andere habe ich selbst gemacht. Das, das hatten wir uns versprochen. Mhm. Wir gehen in kein Pflegeheim, solange wie wir können. Nein, das wollten wir nicht. Ne? Aber weißt du, Hertha, es ist doch auch ein gutes Gefühl, zu sagen, ich habe alles richtig gemacht. Du hast dich so toll um deinen Mann gekümmert. Ja. Das ist doch auch sehr schön. Du hast genau das gemacht, was du dir vorgenommen hattest und was für ihn richtig war. Das ist schon was ganz Tolles. Und da sage ich auch Respekt. Ja. So, jetzt, dass du so traurig noch bist, finde ich normal. Ja. Aber ich würde mir so wünschen, wenn dass du ein bisschen mehr unter Menschen kämst. Nicht nur zur Ablenkung, sondern auch mit Menschen, die Ähnliches empfinden wie du. Ja. Da machen wir uns jetzt mal ein bisschen schlau, ob wir da vielleicht doch irgendwas finden bei dir in der Gegend. Mhm. Ansonsten hoffe ich sehr, dass so in der nächsten Zeit, das mag auch Monate noch sein und noch ein bisschen länger, sich ein bisschen stabiler, alles stabiler wird bei dir. Mhm. Wie ist es denn Weihnachten? Wie verbringst du Weihnachten? Ja, da kommen unsere Kinder aus Münster. Das ist doch schön dann schon mal, ne? Und unsere Enkel kommen, der eine aus Berlin und aus Hannover kommen auch zu mir. Und unser Sohn, der kommt am ersten Weihnachten. Dann ist was los und da ist man ein bisschen abgelenkt. Ja. Dann will ich mal versuchen, dass ich nächstes Jahr mal nach Dänemark wieder hinkomme. Ja. Wo wir immer waren, ein halbes Jahr. Wir waren ja im Sommer immer weg. Ja, wenn du so das kannst, mach. Es ist jede Aktivität ist gut, glaube ich, in so einem Trauerprozess. Mhm. Mir tut es sehr leid, dass jetzt alles so gekommen ist, wie es kommt. Ja. Aber es ist der Lauf der Dinge. Ja, stimmt ja auch. Und du hast alles richtig gemacht, das ist wichtig. Mhm. Das ist wichtig. Okay. Meine Liebe, du legst bitte auf und wirst zurückgerufen von meiner netten Psychologin, der Sabine, und die guckt mal. Hab recht, schönen Dank, dass du dir das mal angehört hast. Sehr gerne, Herr. Und ich war schon stolz, dass ich gestern Abend schon mal durch habe. Ja. Und nun haben wir beide uns gleich bekommen, ist doch super. So toll, ne? Ja, okay. Du Meine machst Liebe, es gut, ne? Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Viel Kraft. Tschüss. So, ihr Lieben. Morgen ist Themennacht. Und unser Thema morgen Nacht heißt, ich schäme mich für meinen Partner. Und ich möchte natürlich gerne mit Leuten reden, die genau das empfinden, die sich für ihren Partner schämen, weil der Partner irgendwelche furchtbaren und peinlichen oder abartigen Angewohnheiten hat, weil der Partner vielleicht unsauber und ungepflegt ist, weil der Partner lügt und betrügt, weil der Partner gewalttätig ist oder vielleicht auch, weil der Partner ein Verbrechen begangen hat, was auch immer. Wenn ihr euch für euren Partner oder eure Partnerin schämt und mir davon morgen erzählen wollt, dann meldet euch am besten schon per Mail unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung an, ab 0 Uhr, gerne natürlich auch während der Sendung. Und übrigens in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fällt unsere Sendung aus. Aber morgen sind wir da und morgen heißt das Thema, ich schäme mich für meinen Partner. Und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Um 1.38 Uhr begrüße ich herzlich den Bastian, 27. Guten Morgen, Bastian. Ja, hallo Domian. Bastian, um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe, fange ich an, ich bin erstmal Fernfahrer und komme aus der Nähe von Buxtehude. Und zwar arbeite ich jetzt 2 Jahre in dem Unternehmen und vor 3 Monaten circa oder 2,5 habe ich eine Frau kennengelernt. Mhm. Und zwar auf dem Rastplatz. Eine ganz witzige Szene, sie ist auch nämlich Fernfahrerin. Ach, es gibt ja wenige Frauen, ne? Nur ja, sehr, sehr wenige. Also ich kenne jetzt persönlich nur 2 und sie ist jetzt die 3. Aber die anderen beiden, sage ich mal, sind doch eher, sag ich mal, buschikos und wären halt nicht, also sprechen mich jetzt nicht an. Aber die hatte ich jetzt angesprochen, diese besagte. Ja, aber die besagte, genau. Da war ich nämlich, Entschuldigung, bin ein bisschen aufgeregt. Und Was für ein Wagen hat sie gefahren? Sie hat so ein so einen ähnlichen wie ich. So einen wie viel Tonne? Großen. Bitte? Wie viel Tonnen? 16 Tonnen. Ja. Also schon ganz schön. Ja, wir waren, das Witzige war, wir waren an einem Rastplatz und ich habe gerade meinen Kaffee getrunken. Ja, und sie kam so an, wie in so einem Film, hat mich nach Feuer gefragt. Mhm. Und ja, ganz kurios, wir kamen ins Gespräch. Und ja, ich muss dazu sagen, die Frau ist etwas älter, also ich bin 27 und die gute Dame wird 48. Ja, gut, das ist schon ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied, ja. Ja. Man sieht ihr das jetzt so nicht an, also schon, dass sie etwas älter ist, aber nicht, also sie hat sich gut gehalten, ja. Sah sehr sportlich aus und ja. Und ja, weswegen ich anrufe, ist eigentlich, ja, sie hat den gleichen, also wir haben uns jetzt mittlerweile 5-mal getroffen. Mhm. Und stell ich mir bei zwei LKW-Fahrern schwierig vor. Ihr seid immer auf Route. Wann das zu koordinieren, wann ja, genau, man frei hat, ne? Ja, genau. Das zweite Mal war nämlich Zufall genau an derselben Raststätte, weil sie fährt fast dieselbe Tour sogar. Ach so, ihr habt euch gar nicht gezielt verabredet, sondern so durch Zufall getroffen. Ja, durch Zufall das zweite Mal, genau. Ach so, verstehe. Ja. Und das Schwierige ist halt, wir haben uns jetzt 5-mal getroffen, aber immer nur, weil es privat halt nicht geht, weil halt entweder hat einer keine Zeit oder halt muss arbeiten und wir haben uns jetzt 5-mal getroffen und halt nur immer... Immer auf Rastplätzen? Ja, über Rastplätze halt, genau. Ja. Und es ist halt schon 2-mal was sexuell gelaufen. In einem LKW dann? Ja, in meinem. Ja. Weil da die Kabine ein bisschen größer ist, sag ich mal, und komfortabler ist. Also. Aber da hattet ihr schon gezielt an den Rastplätzen dann verabredet. Das war dann kein Zufall mehr, die 5-mal. Nee, die 5-mal nicht. Also beim ersten Mal habe ich sie halt kennengelernt, das zweite Mal habe ich sie, das war der Zufall und die anderen 3 Male. Das war gezielt dann. Das war gezielt, weil wir uns dann die Routen halt ausgeguckt haben und dann halt gesagt, ja, das können wir dann so und so legen. Ja. Und also, ja, beim zweiten Mal ist es gleich passiert halt. Ja. Wer war die treibende Kraft? Ich würde sagen, eher sie. Ehrlich? Nicht du? Nee. Hand aufs Herz. Ja, es ging von beiden Seiten. Ja. Aber ich würde sagen, sie hat doch den ersten gezielten die Attacke gestartet. Sag ich mal. So, bist du jetzt verliebt in diese Frau? Ja. Ja? Ich empfinde schon mehr für sie, aber das ist auch der Grund, warum ich anrufe. Ich bin sehr unsicher, halt, weil wir beide denselben Job haben. Mhm. Das Alter, also ich habe mit meiner Familie darüber geredet und ja, die stehen der Sache etwas skeptisch gegenüber. Die sagen, ja, jung, 48 Jahre, also das sind 20 Jahre Unterschied und ja, weil meine vorige Beziehung ist daran gescheitert, ja, weil ich halt den Job ausübe und dann... Ja gut, aber sie hat natürlich jetzt, ihr habt ja gegenseitig optimales Verständnis für euren Job. Schwierig könnte es nur werden, wirklich, was ich gerade meinte, eure Freizeiten zu koordinieren, dass ihr nun mal beide nicht auf der Straße liegt, sondern dann auch mal wirklich frei habt. Naja, sowas zum Beispiel stelle ich mir schwierig vor. Naja, also die Treffen oder wir haben auch natürlich die Telefonnummern ausgetauscht, das bezieht sich halt immer nur halt, wenn wir unterwegs sind, dann funken wir halt gegen, ja. Wohnt ihr denn zumindest in der gleichen Gegend? Ja, sind schon ein paar Kilometer. Sie wohnt Bielefeld, Bielefelder Raum und ich Buxtehude. Weiß nicht, ob dir das so sagt. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit das entfernt ist. Ja, so, das sind so gute 300 Kilometer. Ja, das ist natürlich doch schon ziemlich weit auseinander. Mhm. Das heißt, du warst noch nie bei ihr zu Hause, natürlich nicht, und sie auch noch nicht bei dir. Nee. Was sagt sie denn? Will sie mehr? Will sie? Ja, also, so haben wir darüber, also ich merke von ihrer Seite, dass da halt mehr ist. Mhm. Ich mag sie auch nicht nur jetzt sexuell. Mhm. Weißt du, Bastian, die Sache läuft ja jetzt erst 3 Monate, ne, sagst du. Ja, genau. Man muss ja jetzt nicht gleich über Beziehung und wir werden alt miteinander reden, sondern kann es nicht einfach so als nette Affäre erstmal laufen und mal gucken, wie es sich so entwickelt? Ja, habe ich auch schon gedacht, so, ja, könnte man eigentlich... Also ich sag dir mal, was deine Familie da sagt, da würde ich mich erstmal nicht so sehr von beeinflussen lassen. Gut, die Frau ist ein Schlag älter als du. Klar, das ist nicht so in der Norm. Aber wenn, nehmen wir mal an, dass es würde wirklich sehr gut funktionieren zwischen euch beiden, da wäre das auch völlig egal, finde ich. Entscheidend ist dein Gefühl und ihr Gefühl und alles andere würde sich schon finden. Selbst vielleicht das komplizierte Leben als zwei Lkw-Fahrer. Aber das Entscheidende ist das Herz, dein Herz und ihr Herz. Ja, das stimmt, aber ich denke natürlich auch weiter, weil wir haben ich habe jetzt gerade Urlaub, muss ich dazu sagen, aber wir haben sonst 2 Tage in der Woche halt frei und die sind halt fest gebucht und die liegen natürlich auch unterschiedlich, sodass es natürlich sehr schwierig ist, aber weiter denn jetzt. Sehr schwierig, ja, ist mir klar. Und dann nur noch 300 Kilometer auseinander zu wohnen, ist natürlich alles extrem schwierig. Deswegen war so meine Überlegung, könnte es nicht einfach so als nette, freundschaftliche Affäre weiterlaufen, wie ihr es bisher gemacht habt, ohne gleich festzuschreiben, wir sind jetzt eine Beziehung? Ja, also wir haben uns ja auch in den 3 Malen ist ja auch nichts passiert. Also 2-mal ist halt was passiert in den 5 Treffen und die anderen Male haben wir uns halt ergiebig unterhalten. Und genau, pass auf, lass es doch mal einfach so weiterlaufen. Dann wirst du nach weiteren 3 Monaten wirst du wissen, ob das Gefühl so stark ist, dass es deine Frau, deine neue Frau ist. Oder du wirst merken, ja, die finde ich ganz okay und ganz nett. Wir treffen uns ab und zu, aber mehr ist da auch nicht. Lass es doch einfach laufen und beobachte dich weiter. Was ist die Alternative? Die Alternative wäre zu sagen, jetzt wir treffen uns gar nicht mehr wieder. Möchtest du das? Nein, nee. Das möchte ich nicht. Also ich möchte die Frau schon gerne wiedersehen. Ja, dann geh es doch mal einfach weiter langsam so an und beobachte dich, beobachte sie und mal sehen. Wenn es wirklich zu einer tiefen Verbindung wird, werdet ihr auch irgendwelche Mittel und Wege finden, das zu organisieren? Hat die Frau, ist es denn sicher, dass sie keinen Partner hat? Ja, sie sagt nein. Also man weiß es auch nicht. Also ich glaube, ja, man weiß es natürlich nicht, weil ich war noch nie ihr zu Hause und ja, wie gesagt, wir haben uns 5-mal getroffen und aber so von ihrer Art, vom Bauchgefühl würde ich schon sagen, dass sie mir die Wahrheit gesagt hat. Ja. Telefoniert er viel? Ja, aber halt überwiegend halt, wenn wir unsere Touren fahren. Ja, ja, ja. Dann immer und dann auch sehr ausgiebig und wir reden über Gott und die Welt. Und hat sie Kinder? Kinder hat sie keine, nein. Ja. Du hast auch noch keine Kinder? Ich habe auch noch keine Kinder, nee. Also eigentlich ist es doch eine ganz nette Geschichte, zunächst mal so. Ja, ist es. Aber wenn da die Gefühle ein bisschen halt da sind, dann wird es halt immer komplizierter. Ja, klar. Aber wie gesagt, die Alternative wäre sagen, Schluss aus, Riegel vor und wir lassen das Ganze. Aber das würde ich nie machen. Das würde ich nie machen. Ja. Beobachte dich, lass es eine Weile laufen und ich glaube, die Dinge werden sich schon fügen. Ich bin ganz sicher. Okay. Bastian, bist du gerade unterwegs? Ich bin nicht unterwegs, ich habe Urlaub. Ich bin zu Hause, ich habe noch eine Woche Urlaub. Ah, dann könnte sie doch mal vorbeikommen, wenn du jetzt zu Hause bist und Urlaub bist. Im Urlaub. Ja, wir haben es auch geplant. Sie hat jetzt am Sonntag hat sie frei und ja, siehste. Da wollen wir dann mal uns mal das erste Mal so halt sehen und guck, da bin ich mal gespannt. Dann fährt Samstagabend ein 16-Tonner bei dir vor die Tür. Ja. Und dann endlich mal Sex im Bett und nicht nur im Auto. Genau. Ne? Das so. Kann durchaus passieren. Das habe ich mir schon gedacht. Bastian, schönen Urlaub wünsche ich dir noch. Alles Gute. Ja, Domian, ja. Eine super Sendung. Kann ich noch eine Autogrammkarte haben und ich grüße die Maya. Kriegst du gerne. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich sag vielen Dank. Gerne, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Hier ist Renate. Renate ist 66. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen. Ja, Renate. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn das Schicksal ganz hart zuschlägt, muss man sich immer wieder an die Haare herausziehen. Es geht. Nimmst du Bezug auf Hertha zum Beispiel von vorhin? Nein, in keinster Weise. Ja. Ich rede nur von meinem Schicksal. Ja, erzähl mal ein bisschen von dir. Am heiligen Abend 1995 sind wir vom Altersheim von meiner Tante gekommen. Und dann kam uns ein besoffener Autofahrer entgegen und hat auf der Landstraße. Und mein Mann und meine Tochter, also mein Mann 49, meine Tochter war 19, die waren beide sofort tot. Der Unfallgegner auch, Gott sei Dank. Und ich war schwer verletzt. Was ist da genau passiert? Ja, er war besoffen und ist uns ins Auto reingefahren. Mhm. Und, wie soll ich sagen, ich war dann bewusstlos und so weiter und so weiter und so weiter. Nach 8 Tagen künstlichen Koma habe ich das erst mitgekriegt, dass ich keine Familie mehr habe. Wer hat dir das gesagt? Im Krankenhaus. Ich wusste es irgendwo. Ich in dem Moment des Unfalls war ich bewusstlos und dann, wie ich irgendwie wieder zu mir gekommen bin, habe ich gehört, wie ich gesagt habe, die sind alle tot, aber ich habe gelebt. Mhm. Und am Weg zum Krankenhaus hat es geheißen, da ist nichts mehr zu machen, wir bringen ja Schwerverletzte. Dann wusste ich das, aber dann wurde ich ins künstliche Koma verlegt. Ach so. Mhm. Und wie ich dann aus dem künstlichen Koma herausgekommen bin, war nur meine Frage, mein Mann, mein Kind. Und dann haben die Doktoren den Kopf geschüttelt und dann war es klar. Hast du da in den ersten Zeiten den Wunsch gehabt, auch tot zu sein? Ja, ich habe dann Borderline gekriegt. Mhm. Und es hat wirklich 5 Jahre gedauert, bis ich überhaupt gewusst habe, dass ich noch leben will. Das heißt, du bist 5 Jahre durch die Hölle gegangen? Ja. Mhm. Manche Menschen können das vielleicht nicht verstehen, aber ich hatte noch einen Hund. Ja. Und den habe ich jetzt noch und der ist 19 Jahre. Ach, so alt. Ja. Und der Hund hat dir etwas geholfen, in dem Unglück Halt zu finden. Das ist das einzige Wesen, das mich am Leben gehalten hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sind so viele Jahre vergangen. Aber die Zeit kommt jetzt wieder. Weihnachten. Ja. Nachdem das am Heiligen Abend passiert ist, ist halt die Zeit immer die schlimmste. Das heißt, jedes Jahr Weihnachten seitdem ist für dich ganz schlimm. Mhm. Was machst du denn dann immer Heiligabend? Das ist schwierig. Die erste Zeit bin ich dann wieder ins Krankenhaus und habe mir meine Metallentfernungen machen lassen, nachdem ich auch sehr verletzt war. Und dann waren Jahre, da bin ich dann ins Ausland gefahren, zum Beispiel Afrika oder Peru, wo einfach das nicht so sehr weihnachtlich ist. Ja. Und jetzt kann ich gar nichts mehr machen, weil mein Hund eben auch sehr alt ist. Jetzt muss ich halt daheim bleiben. Mhm. Aber mittlerweile mache ich einfach nicht Weihnachten. Ja, zum Beispiel jetzt dieses Jahr. Wenn man nicht Weihnachten macht, wie wird der 24. bei dir sein? Wie jeder Tag. Du isst was, kostet. Nun kann man sich dem ja schwer entziehen. Die ganzen Fernsehprogramme sind voller Weihnachtslieder und Weihnachtssachen. Nein, das schalte ich ab. Das schaltest du also ab? Kann ich nicht hören. Mhm. Also, soweit es irgendwie geht, versuchst du das von dir ab fernzuhalten. Natürlich. Mhm. Aber ich will nur den anderen Menschen mitgeben. Die Zeit heilt Wunden. Also, ist ein Flachspruch. Als solches. Mhm. Aber es stimmt. Mhm. Man darf nur die Hoffnung nicht aufgeben. Man muss sich seinen Aufgaben stellen und ich habe die Verantwortung für meinen Hund. Das ist das, was mich am Laufen hält. Gab es denn danach irgendwann nochmal, vielleicht auch nur ganz kurz, so ein Gefühl, was so annähernd ein glückliches Gefühl ist für dich? Eigentlich nicht, weil man lässt es nicht zu. Mhm. Man will nie wieder so verletzt werden. Ja. Und eine neue Partnerschaft wäre für dich auch nicht in Frage gekommen? Ja, versuchsweise habe ich es gestartet, aber es ist, wie soll man sagen, die anderen Menschen, denen kann ich das nicht geben, was sie von mir erwarten. Mhm. Weil ich zu kalt bin. Bist du wirklich kalt? Ja. ich möchte, aber irgendwo, mein Mann ist immer da, mein Kind ist immer da, das war eine Einheit. Mhm. Und das kriege ich von niemandem anders. Mhm. Kann ich nicht oder will ich nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Wenn du dich so beobachtest, heute nach all den vielen Jahren, wie oft am Tag denkst du an dieses Unglück? Ans Unglück als solches nicht, an meine Verstorbenen, jeden Tag, jede Sekunde, jede Stunde. Mhm. Ich habe Bäume im Wald, das sind meine Bezugsmenschen, weil am Friedhof ist es nicht so gut. Man geht am Friedhof und hat im Hinterkopf, mein Gott, muss ich noch das einkaufen, muss ich noch das erledigen, aber wenn ich mit meinem Hund in den Wald gehe, sind wir immer zu viert. Mhm. Deine Lieben begleiten dich immer. Ja. Mhm. Weinst du noch nach all den Jahren? Ich erlaube es mir nicht mehr. Ich tue es. Aber eigentlich erlaube ich es mir nicht. Früher bin ich in den Keller gegangen, habe geschrien. Mhm. Aber ich darf das nicht mehr machen. Hast du das Gefühl, dass es dir besser geht, wenn du es jetzt nicht mehr machst? Ja. Warum? Warum? Weil ich das mit dem Borderline-Syndrom dann gekriegt habe und wenn ich mich so erlaube, meine Gefühle zu äußern, dann falle ich wieder in das alte Muster zurück. Ich verstehe. Und das darf ich nicht. Ich verstehe. Darf nicht. Mhm. Aber ja, das reißt vielleicht auch noch wieder mehr Wunden auf. Ja. Mhm. Es ist genauso die Psychologen, die sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du solltest das so machen. Geht nicht. Und das will ja sagen, jeder Mensch, weil manchmal sagt man zu den Leuten, nimm die Sachen vom Verstorbenen weg oder lass sie stehen. Hm. Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ja. Also ich habe mir entschieden, bei mir ist mein Mann und meine Tochter überall präsent. Auch in der Wohnung? Jedes Foto, jeder Hausschuh, es ist alles noch da. Hm. Es ist keine Empfehlung für andere Leute. Jeder macht, was er meint, was ihm gut tut. Gab es Zeiten? Bloß es können andere Leute das nicht entscheiden oder für dich gut meinen. Mhm. Geht nicht. Gab es Zeiten, in denen du sehr mit deinem Schicksal gehadert hast? Natürlich. Ich hadere immer noch. Warum trifft gerade mich so ein großes Unglück? Ne? Diese Frage stellt man sich dann. Logisch. Jetzt hast du mir gerade gesagt, wie wichtig, und ich respektiere das sehr und kann das erahnen, obwohl ich leider keinen Hund habe, ich kann das erahnen, dass ein Tier einem da sehr helfen kann, in so einer furchtbaren Phase. Der Hund ist 19 Jahre alt. Ja. Du weißt, was ich jetzt frage. Was passiert, wenn das Tier... Wie lange habe ich denn noch? Ja. Und was passiert dann? Ich brauche wieder einen Hund. Mhm. Weil der ist ehrlicher wie manche Menschen. Okay, ich habe wirklich... von vielleicht 40 guten Freunden, wie man so sagt, oder 30, sind vielleicht 5 überblieben. Und davon habe ich jetzt noch 3 Freundinnen und so weiter, die mir wirklich nahe stehen. Aber wer lässt sich so ins Herz nahe schauen? Ja. Von Menschen. Aber wenn du 5 hattest und 3 sind noch da, nach so einer harten Lebensphase, ist das schon ein großes Glück, ja, finde ich. Ja, ich bin auch zufrieden mit dem, was heißt zufrieden? Die Entscheidung ist schon innerlich getroffen, dass wenn irgendwann mal was passiert, möchtest du wieder ein neues Tier haben, einen neuen Hund haben. Ja, ich habe mein Leben lang Hunde gehabt, als Kind bis jetzt. Mhm. Die sind einfach die wahren Freunde. Mhm. Klingt blöd, aber es ist so. Mhm. Hattet ihr damals, sie war dein einziges Kind? Nein, ich habe nur eine Tochter aus erster Ehe. Achso, es gibt noch ein Kind. Mhm. Wie ist der Kontakt zu diesem Kind? Ja, es ist gut, aber es ist einfach nicht das Herzenskind, was man mir vom Herzen gerissen hat. Ja. Die Umstände damals, ich war beim ersten Kind 18 und so weiter und ich war verheiratet, okay. Aber das war einfach, die Ehe hat nicht so ganz gestimmt und die ganzen Voraussetzungen waren so gut. Und das zweite Kind, das war halt einfach so ein Wir zu dritt gegen den Rest der Welt, uns kann niemand. Liebe Renate, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ich fand das sehr beeindruckend. Und du hast etwas weitergegeben nach außen, dass man es schaffen kann, auch aus dem schlimmsten Unglück herauszukommen oder wieder Fuß zu fassen. Ich danke dir sehr. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. In der Technik heute Nacht Tobias Linke und unser Thema morgen heißt: Ich schäme mich für meinen Partner. Wenn das bei euch zutrifft und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da. Radio ist live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.